seit längerer Zeit nach Beweismitteln, was vor 16 Jahren passiert ist, und wollte dann auch im Internet nachschauen, ob es weitere solche Menschen gibt, die sowas passiert ist, was halt mir passiert ist. Und angeblich gibt es noch sehr viele. Ja. Meine Frage, hat bei Ihnen schon mal jemand einen Bericht oder eine Geschichte erzählt, wie sie von einer Unfallstelle entführt wurde? Nein, aber eine Person wurde dort vergiftet von einem sogenannten Arzt, aber entführt nicht. Entführt wurde eine andere Person, die mir das erzählt hatte, aber in einem anderen Zusammenhang. Also es geht um einen Unfall, das passierte, und in diesem Unfall war niemand beteiligt. Und das Fahrzeug wurde in so einen Garten geschleudert, und die Person konnte aussteigen und Hilfe holen, wobei der Besitzer hat verweigert, die Hilfe zu leisten, aber die Nachbarin, die Person hat auch selber angerufen, hatte zwar starke Schmerzen, sehr schwerer Schulterbruch, also, aber die Beifahrerin war überhaupt nicht verletzt, nur dass die Polizei, die kam, und die Krankenwagen zwei, da durfte die Person nicht mitfahren. Und sie wurde ziemlich grob in ein anderes Fahrzeug gefercht. Die Person hat vor Schmerzen geschrien, und die Kranken, die Ambulanz, Samariter, die haben Kopf geschüttelt und haben gefragt, wer die Leute sind da. Und das Fahrzeug war ein Privatfahrzeug, entweder dunkelblau oder so, irgendwie eine andere Farbe, aber glaube ich blau. Und da waren zwei Ärzte drin, die hatte sie zuvor noch nie gesehen. Blaue OP-Kleidung. Und haben dann nach einem Alter gefragt, wie alt sie ist. Sie war 22, und ein paar Wochen würde es 23 werden. Und das war genau die richtige Person, wo sie suchen anscheinend. Dann meinte die Ärztin, ja, sie hyperventiliert, und hat ihr irgendwas gegeben, dann war sie bewusstlos. Und im Krankenwagen, also die Fahrt vom Krankenwagen ins Krankenhaus kann sich nicht erinnern, da war sie weg. Der T-Shirt wurde aufgeschnitten mit der Schere. Und und der Samariter, der sich gewehrt hatte gegen diese Aktion, warum die Frau mitgenommen wurde, der wurde von der Polizei regelrecht beschimpft und zurückgedrängt. Und die Mutter durfte auch nicht mitfahren. Und im Krankenwagen wurde dann ihr Diazepam gegeben. Also es war wohl eine sehr schwere, sehr harte Narkosemittel im Krankenwagen gegeben worden. Ist aber nicht operiert worden in dem Krankenhaus. Sie wurde dann in eine andere Klinik gebracht, um eine Tomographie machen zu lassen. An dieser Fahrt kann sich leider auch nicht erinnern, nur dass sie irgendwie in Korridore gefahren ist, und da hat ein heftig grinsender Typ, der in dem Krankenwagen war und die festgehalten hatte, hat ihr nochmal 500 Milligramm, aber was es war, dann war sie wieder weg, und hat heftig gegrinst und abgewinkt, tschüss. Und mit diesem Mittel war sie wieder bewusstlos. Und dann hat sie die Augen geöffnet, und da war sie in der Röhre, und dann war sie wieder bewusstlos, wurde angeblich dann wieder nach Laupheim gefahren. Sie wurde dann in eine OP gefahren, mit der Meinung, dass sie operiert wird, aber sie wurde nicht operiert. Da waren mehrere Ärzte gebunden, also der Arm wurde gebunden, mehrere Frakturen. Mit dieser Fraktur war sie dann auf seinem OP-Tisch, waren mehrere Ärzte, und sie haben irgendwas gemacht. Der mit dem hässlichen Grinsen da war wieder da, hat irgendwas an ihrem Kopf gemacht. Sie hat irgendwelche, wie als ob jemand Stecker geziehen würde, hat sie beschrieben. Einmal einen Stecker gezogen, konnte nicht mehr sprechen. Den anderen konnte nicht sehen. Den anderen konnte sich gar nicht mehr bewegen. Und dann hat er auch noch hässliche Fragen gestellt, ob sie einen Freund hat und sonstiges. Aber an detaillierte Sachen kann sich leider nicht erinnern. Das Problem ist, er hat auch einen Gedächtnisschwund. Also diese Erinnerung kam erst nach 15 Jahren, nach 16 Jahren. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt bei Ihnen richtig bin, aber das ist bestimmt eine interessante Geschichte und das hat bis jetzt noch keiner gehört. Und diese Verbrecher, die leben noch. Einer ist Kinderarzt, der eine war sogar unser Familienarzt. Der hat aufgehört. Und als sie dort gequält wurde, also sie wurde in diese OP gefahren, die haben irgendwas am Computer gemacht, irgendwelche Experimente gemacht und sie war gefesselt. Und dieser hässliche Typ hat versucht, sich an ihr zu vergehen. Und dann sind Polizisten reingekommen und haben ihn dann festgehalten. Als er wieder aufgewacht ist, also waren wohl ständig dann in Ohnmacht gefallen. Und da kam der Polizeibeamte rein und sie dachte, dass sie befreit wird. Und er hat ihr gebrochenen Arm gepackt und in ihren Körper gedrückt. Und vor lauter Schmerz vor Schreien ist ihr Ohnmacht gefallen. Und sie hatte die Augen offen. Also sie ist mit offenen Augen noch in Ohnmacht gefallen, gestarrt. Und dieses Erstarren ist mit einem Aufwachen. Plötzlich war sie wach. Dann hat sie gesehen, wie da noch viele, viele Leute da zugeschaut haben, wie sie gequält und gefoltert wurde. Und das waren Polizeibeamten. Der eine ist der Chef, ist sogar bei Aktenzeichen XY als großer Vorführer von Gewalttätern. Und sein Kollege auch. Ich glaube, der eine Kollege ist denke ich, noch im Amt. Und sie hat nach diesem Arzt, der wo auch ihr Hausarzt war früher, hat Hilfe verlangt und hat ihn angesprochen, warum helfen Sie mir nicht? Und er hat sich nur umgedreht. Die haben irgendwas am Computer gemacht. Und eine Ärztin, daran kann sich erst jetzt erinnern, dass diese Ärztin, wo sie vor ein paar Jahren schon sogar mal war in Untersuchung, das ist eine Neurologin, mit der hatte sie noch nie was zu tun. Das sind also psychiatrische Terroristen. Sie hat recherchiert, es gibt wohl solche Methoden, die immer noch gemacht werden. Aber gegen wen? Die Frau hat niemand was getan. Das Einzige, was sie verschuldet hat, war ein Unfall. Ich meine, das Fahrzeug ist ausgebrochen und ist in einen Garten gefahren, hat 4 Tannenbäume oder so umgefahren. Niemand wurde verletzt, außer sie selber. Und der Polizeibeamte hat sie gequält mit der Frage, warum sie in den Garten gefahren ist. Und hat sie so lange gefoltert, bis sie in Ohnmacht gefallen ist. Die, wo zugeguckt haben, haben manche gespuckt. Manche haben nur mitgeguckt. Wir haben einfach zugesehen. Diese Menschen leben noch. Die können ganz normal weiterleben, essen, trinken, feiern. Einer davon ist ein Kinderarzt, der ist noch im Amt. Die Neurologin, das ist sogar eine Gutachterärztin, die ist auch noch im Amt, als sie entführt wurde. Also sie kann leider keine zeitliche genaues sagen, weil ob das jetzt direkt, wahrscheinlich war es direkt nach dem Unfall, dass sie direkt dorthin gefahren wurde, zu dieser Praxis, irgendwo anders. Oder in einem anderen Tag, weil diese ganzen Daten mit dem Krankentransport in eine andere Klinik, die passen alles nicht. Da wurde irgendwas manipuliert. Das stimmt alles nicht. Und das Altarchiv hat nichts mehr. Anscheinend müsste was da sein, ist aber verschwunden. Woher wissen alles Sie das alles? Wie bitte? Woher wissen Sie das alles? Weil ich das alles weiß. Ja, waren Sie denn dabei gewesen? Ja. Oder sind Sie also die Person selbst? Nicht. Also ich bin diejenige, wo das alles mit bekommen hat. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Und ich wurde einfach informiert. Das sind Informationen, die ich dann einfach bekommen habe. Aber von wem die Informationen bekommen? Diese Informationen habe ich bekommen. Diese Informationen sind einfach bekommen. Das sind Erinnerungen, die dann erst im Nachhinein von dieser Person erinnert wurden. Diese Erinnerungen kamen erst viel später. Also es war einfach ein Gedächtnisschwund und ich kann Ihnen den Namen nicht nennen. Also es ist einfach ein Sicherheitsgrund. Und es ist schwierig, nach 15 Jahren irgendwelche Beweise zu finden. Das ist eigentlich ein Fall für eine Weltsicherheitsorganisation, wo sich da mal hinterherklemmen muss und zeitgleich Razzien organisieren muss. Weil von der Person wurden irgendwelche Experimente gemacht, irgendein Arzt war dort und sie haben ihr irgendwas abgenommen, irgendwelche Sachen. Sie wurde gefragt, wie viele Kinder sie haben will und wann. Das ist alles kurios, oder? Was ist das für eine Organisation? Wenn da einfach Leute verschleppt, dann werden irgendwelche Organe oder irgendwelche Zellen weggenommen und verkauft oder was? Hat die Person jetzt irgendwo Kinder auf der Welt? Wurden dann andere... Ja, und der Freund war Samariter und der war in dem Krankenwagen, als er in eine andere Klinik gefahren wurde. Der hat dann durchgedreht, als er sie so gesehen hat. Sie war voll mit weißes Zeug überall und schmerzendes Gesicht, blaue Flecken. Das ganze Gesicht hat ihr wehgetan und sie wurde geschlagen, gefoltert, geprügelt, gefesselt auf seinem Tisch. Von Ärzten, von Polizisten. Und diese Ärztin, also ich weiß nicht, was das für eine Organisation ist, aber irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Wenn das rauskommt, das wird ein Welthorror. Das ist was vielleicht für Hollywood oder so. Und diese Menschen, die haben sicherlich irgendwo in ihrem Privatarchiv irgendwelche Filme, Unterlagen. Irgendwas existiert bestimmt, weil die Unterlagen, die sind nicht mal 10 Jahre aufgehoben worden. Von dem operierenden Arzt gibt es nur einen Bericht. Alles andere ist vernichtet worden, also nicht nach 10 Jahren. Ich recherchiere, ich habe jahrelang recherchiert und mache die Arbeit auch sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ich von so einem Fall, ob ich dahinter komme. Diese Menschen sind sehr, sehr gefährlich oder die sehen nur aus wie Menschen. Also jemand, der das machen kann, das ist kein Mensch. Das sind keine Menschen und die sind im Amt. Menschen, das Volk vertraut ihre Kinder, ihre kranken Menschen an diese Menschen. Das ist ja furchtbar. Die müssen irgendwo doch ein schlechtes Gewissen haben irgendwo. Irgendwann haben sie wohl nicht. Das, was sie machen können, ist die Menschen manipulieren, das Gedächtnis löschen. Und diese Person, diese Ärztin, die hat sie sogar noch bis in ihre Arbeitsstelle noch belästigt. Sie wollte irgendwelche Tabletten andrehen, die sie dann verweigert hatten, wer sie ist. Und sogar der Freund hat ihr noch Tabletten gebracht. Mit dem ist sie dann auch auseinander, weil sie kam dann gar nicht mehr klar, weil sie wusste nicht, ist er jetzt auf deren Seite oder was, wo wurde er auch manipuliert, aber auf den haben sie auch eingeprügelt, weil er war auch dort. Der als Sanitäter wurde mitgenommen von dieser Frau. Er sollte mitkommen. Das war auch noch ein Teil. Mit ihm haben sie auch furchtbare Sachen gemacht. Sie haben ihn eingeprügelt. Und er hat sich gewehrt. Als er sich gewehrt hat, haben sie zusammengeschlagen. Und er hing dann mit dem hängenden Kopf da und dem haben sie dann auch irgendwas gegeben. Von ihm haben sie auch irgendwelche Zellen genommen, irgendwelche Körperflüssigkeiten und haben sie manipuliert. Er wurde dann mit dem Übelsten beschuldigt. Sie haben die ganzen Spuren, die Gewaltspuren verwischt und haben dann von dem Freund seine Körperflüssigkeiten benutzt und sie manipuliert und haben ihn dann schuldig mit dem Übelsten. Seine ganze Familie, der musste dann untertauchen. Und sie hat auch keinen Kontakt. Also es waren die einzigen Menschen, die noch die Wahrheit kennen würden. Aber die sind leider untergetaucht. Und der Vater, der hatte ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Der ist leider verstorben. Und die anderen, die wurden wahrscheinlich auch so manipuliert von dieser Organisation, dass sie das einfach nichts mehr wissen wollen. Denen geht es einfach zu gut. Und die, wo drunter leiden, die leiden noch. Wie wir dazu gekommen sind, das Leiden muss sehr tief sitzen, einfach psychologisch. Und sie hat selber nachgeforscht, also diese Arbeit, diese Erinnerungsarbeit ist eine Arbeit von 5 Jahren, das ist fast ein Studium. Und erst nach 5 Jahren auf solche Informationen stoßen, das ist höhere Gewalt. Das ist, ob man dann sich freuen soll, dass man das weiß, hätte man es lieber nicht, aber der Körper leidet. Sie war traurig, sie wusste nicht warum. Sie hat sich mit irgendwelchen Beschäftigungen gut durchgehalten, eine Ausbildung absolviert, alles. Aber irgendwie kam das alles zurück, irgendwo. Gibt es für irgendetwas Zeugen? Zeugen, es gibt sie, aber das sind die Verbrecher. Das sind die Verbrecher, aber es gibt Unterlagen. Was ist denn mit dem Krankenpfleger? Der Samariter. Wie bitte? Der Samariter, der ist untergetaucht. Er wurde ja mit dem Übelsten beschuldigt. Und seine ganze Familie wurde beschuldigt. Die waren sowieso sehr, sehr arm. Und nach dieser Beschuldigung haben sie überhaupt keine Arbeit mehr bekommen. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Und sie konnte sich auch gar nicht mehr an die Leute erinnern. Die haben dann wohl Kontakt zu ihr aufnehmen versucht, aber sie konnte sich an die Leute nicht erinnern und hat sich belästigt gefühlt und hat dann sogar gedroht, die Polizei zu kontaktieren, wenn sie weiterhin belästigen. Sie konnte sich nicht an niemanden mehr erinnern. Es waren sehr liebe Menschen. Sie mochten sie, weil sie denen geholfen hatte. Sie waren arbeitstechnisch hat sie denen geholfen. Und leider ist es dann so gekommen, dass jeder in eine andere Ecke, in eine andere Gegend gelebt hat. Aber ich weiß nicht, kann man sowas, solche Gedanken oder Erinnerungen, kann man die einfach medizintechnisch manipulieren? Kann man einfach das Gedächtnis löschen? Sie ist danach auch noch erkrankt, also eine schwerwiegende Erkrankung. Und ich habe recherchiert, dass Menschen, die Psychoterror erlitten haben, sowieso irgendwann an irgendeine Krankheit krank werden, dass sie nur noch bedürftig sind, ihr Leben meistern können. Man kann also Leute oder Ärzte können Menschen so weit bringen, dass sie wirklich am Rande des Existenzminimums sich aufhalten und irgendwann mal wahrscheinlich eingehen. Sowas ist ja Horror. Das ist ein Horrorfilm. Finden Sie nicht auch? Das ist doch Horror. Und vor allem kann sie gar nicht zu irgendeinem Arzt gehen. Oder ich meine, sie hat auch recht, weil die können, das ist ein Neurologen, das ist ein Neurologe oder eine Neurologin, Psychiatrin, die kann alles behaupten. Sie werden ja regelrecht ausdegradiert. Die können ja sagen, ach, die hat sie nicht mehr alle, die erfindet halt, hat Halluzinationen. Sie werden ausdegradiert und vor allem gegen die Polizei, was wollen sie da machen? Die würden sie beschuldigen, heißt, sie haben ja nicht mehr alle und sie haben da gar keine Chance. Sie werden regelrecht von der Gesellschaft ausgradiert. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Die Würde hat sie verloren, in der Gesellschaft hat sie verloren, ihre Gesundheit hat sie verloren. Was bleibt denn da noch übrig zum Leben? Das ist schrecklich, sowas. Und Haben Sie eine Festnetztelefonnummer? Ich habe eine, ja. Wieso? Ja, zum Rückrufen. Ich muss ja auch noch andere Telefonate entgegennehmen, da ich noch Kundschaft erwarte. Ja, und was wollen Sie denn noch machen? Also ich kann Sie gerne anrufen. Abends, ab 21 Uhr. Boah, das ist mir zu Terror. Entschuldigung, also 21 Uhr kann ich über sowas nicht mehr reden, da kann ich ja gar nicht mehr schlafen. Also nicht so spät. Das ist hart. Bitte? Früher, ach, 19 Uhr? Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Ich muss heute noch losfahren, Kunden besuchen. 19 Uhr kann ich Sie anrufen, aber... Morgen. Morgen, 19 Uhr? Ja. Ja, okay. Ich muss nämlich noch losfahren. Möchten Sie denn Ihren Fall veröffentlichen? Hatten Sie denn die Möglichkeit, das aufzunehmen? Weil ich weiß nicht, ob ich das wieder so... Bis jetzt ja. Haben Sie es aufnehmen können? Ja. Ja, können Sie ruhig veröffentlichen. Also ich weiß es nicht, ob das... Vielleicht ist es auch gefährlich, ne? Sie haben ja keinen Namen genannt. Also es ist auch nicht gefährlich. Aber versuchen Sie mal ein paar Unterlagen zusammenzubekommen. Diese Menschen sind gefährlich, also das ist wahrscheinlich, genau, und noch was, sie wurde dann jahrelang, es fällt mir jetzt ein, sie wurde von diesen Ärzten heimtechnisch besucht, einmal im Jahr, und zwar haben sich als Heilsarmee ausgegeben und verkleidet. Einer von ihnen dieser Kinderarzt, einer dieser Neurologin und einmal war sogar dieser Samariter dabei oder zweimal, das weiß ich jetzt auch nicht. Und der eine, der mit dem hässlichen Grinsen, mit dem hässlichen Gebiss, der war wohl auch da und haben sie regelrecht, also die wollten wahrscheinlich die Ruinen betrachten, was sie so in Trümmern liegen lassen haben. Und jahrelang und letztes Jahr wurde sie sogar noch von einem Hubschrauber vor ihrer Wohnung noch. Also das ist sehr merkwürdig, weil da, wo sie wohnt, da ist nichts, wo der Hubschrauber wirklich was bemustern soll. Und richtig so Luft, vielleicht 50 Meter, wurde ein Hubschrauber, hat sie gesichtet und dann hat sie halt die Rollläden runtergelassen, weil das ihr einfach unangenehm war. Und im Mai kam sogar jemand an die Türe, spät am Abend und hätte behauptet, dass eine Volkszählung, eine falsche Stimme, er kam von einer Volkszählung und da wäre eine Stimme, in der Stimme irgendwas verkehrt gewesen und wollte eine Adressbestätigung von ihr. Das ist auch sehr merkwürdig gegeben und bei den anderen Nachbarn war er auch nicht. Und die Nachbarn haben gesagt, dieser Typ ist eigentlich ein Versicherungs... wir haben mal eine Versicherung bei diesem Typen gemacht, also... Sie hat halt die Türe geöffnet, gedacht, ist irgendjemand von der Gemeinde, so sah der auch aus. Und als sie bei der Polizei angerufen hat, hat der Polizeibeamte sogar ihn richtig beschreiben können. Hatte eine braune Hose an, ja, schwarzer Blouson, ja, Brille, kahler Kopf, ja, also nicht kahl, also Glatze. Also die kannten ihn anscheinend. Und diese braune Hosen, die nennt man ja die braunen, die sind eigentlich... die gehören eigentlich zu der Rechtsszene. Aber was hat die Frau mit der Rechtsszene zu tun? Das ist alles sehr, sehr kurios. Und wenn das so ist, dann lebt die Frau sowieso gefährlich. Und wenn die dahinter kommt, dass sie sich erinnern kann, werden sie sowieso nicht leben lassen. Ja. Also 19 Uhr kann ich sie anrufen. Täglich immer nachmittags spät. Bitte? Jeden Tag immer spät oder abends, ja, kurz und gesagt. Für wen arbeiten Sie? Ich meine, machen Sie das ehrenamtlich? Ich mache normalerweise Transporte, bin aber selbst mal sehr durch Behörden finanziell geschädigt worden und suche deswegen ähnliche Fälle oder andere Fälle, um mal zu sehen, wie groß denn diese organisierte Kriminalität sich in Deutschland ausgebreitet hat und was es alles für Arten der Kriminalität gibt. Man liest sowas ja nicht in der Zeitung und auch nicht so richtig in den Büchern. Wenn Sie mal auf der Webseite kriminalstaat.de gucken, finden Sie da sehr viele Fälle, nicht ein paar wenig Fälle. Ja. Also ich selber habe auch mit einem Arzt mal Kontakt aufgenommen. Der wurde verfolgt, weil er irgendwelche Aussagen gegen Ärzte gemacht hatte. Jahrelang, der hat dann auch aufgehört, wohnt irgendwo im südlichen Deutschland, so ein Dreiländlersviertel irgendwo. Und der wurde so gedroht, also man konnte nicht mal recherchieren mit dem Namen. Alle Browser waren gesperrt. Ich meine, der hat nur ein Buch geschrieben über eine Ernährungstechnik. Ich meine, warum Ärzte, Politiker und sonstige Behörden ihn so. Der Herr wurde sogar wohl mit Mord gedroht. Also, es muss ziemlich übel sein. Und er hat dann irgendwo auch aufgegeben. Ich hatte ihm damals gesagt, warum gehen Sie denn nicht zur Politik? Da hat er gemeint, das ist ihm alles nicht mehr wert. Irgendwann geht man wahrscheinlich auf, wenn die Organisation so groß ist. Aber ich vermute, dass es eine internationale Verbrechergruppe ist. Und ich vermute sogar, dass dahinter eine Sekte steckt. Die haben keine Gnade, also keinerlei menschliche Gefühle. So habe ich den Eindruck. Und die können alles machen, also. Naja, und Sie kriegen keine Unterstützung? Ich meine, haben Sie denn irgendeinen Rechtsbeistand, wo Ihnen dann, was weiß ich, kriegen Sie keine Drohungen, was Sie da schreiben und wen Sie da drohen? Ich bekomme nie Drohungen, nur heute ging ein Brief ein. Eine Firma hätte es gerne, wenn der Name auf einem Foto nicht zu sehen ist. Die Firma hatte nämlich mit dem Sachverhalt nichts zu tun. Daher hatte ich den Namen unkenntlich gemacht und die übrigen Namen stehen lassen. Denn es waren drei Firmenschilder und die rechte Säule handelte von einem Rechtsanwalt und die mittlere und die linke nicht. Deswegen habe ich von der linken Werbesäule den Namen unkenntlich gemacht, sonst ist bei mir an Drohungen nichts eingegangen. Und ich meine, Ihre Arbeit ist vielleicht wertvoll, aber Sie müssen dazu in die Medien gehen. Also, weil die Medien, das sind die fünfte Gewalt auf der Welt und so haben Sie überhaupt keine Chance. Wird alles sehr teuer. Und ihr haben sie auch gesagt, ja, gehen zum Rechtsanwalt, ach, das wird sehr teuer und außerdem haben Sie keine Beweise, es wird kein Rechtsanwalt sich annehmen. Tja. Ja, also, das sieht sehr, sehr, sehr, sehr schlimm aus, aber was auch sehr, sehr merkwürdig ist, dass die Menschen sehr, sehr, also das Langzeitgedächtnis von manchen Menschen ist ziemlich, hat so zurückgenommen, also hat abgenommen, weil zum Beispiel, ich finde, solche Fälle sollten bei Aktenzeichen XY auch auf. Und dieser Polizist, wo da beteiligt war an diesem Verbrechen, der war sogar bei Aktenzeichen XY. Also ich konnte nichts finden. Vielleicht muss man da im Internet genauer recherchieren. In welchem Bundesland hat sich das alles zugetragen? Baden-Württemberg. Und dieser Polizeidirektor ist, glaube ich, in Rente. Aber der andere, der ist noch der Kollege. Das ist irgendwas mit Verkehr, also waren ja Verkehrspolizisten schlecht. Aber Aktenzeichen XY sind die aufgetreten. Wohl irgendwann, aber welche Zeit? Man müsste es googeln oder man müsste mit diesem Fernsehen, mit ZDF oder so in Kontakt treten, ob da irgendwas ist, weil diese Familie wurde ja beschuldigt, international, dass sie an einem Mehrfachverbrechen wurde diese Familie beschuldigt, obwohl die Frau hatte ein sehr gutes Verhältnis mit der Familie und die Polizei hat so manipuliert, dass diese Leute zu Verbrecher wurden und das ist unglaublich, also was da an Arbeit geleistet wird, was da an Intrigen geleistet werden. Wenn Sie in Intrigen laufen, wo Was ein haben Sie Arzt. bisher beruflich gemacht? Wie bitte? Wie bitte? Hallo? Was haben Sie bisher beruflich gemacht? Ich habe eine Recherche gearbeitet. Also. Habe meine Arbeit zwar sehr, sehr gut gemacht, aber das irgendwann war Haben das. Sie einen Beruf erlernt? Diese Frau, wo sie diesen Verbrechen erlitten hat, Ja. ja, sie hatte nach diesem Verbrechen hat sie nach einem Jahr hat sie eine Ausbildung angefangen. Abgeschlossen, dann ist sie sogar 3 Jahre dort geblieben und hat eigentlich, ging alles sehr, sehr gut, bis die Firma halt weggegangen ist und sie eine neue Job suchen musste und dann ging alles bergab, weil sie dann plötzlich an einer chronischen Erkrankung erkrankt ist. Und die Behörden haben sie nicht unterstützt mit ihrer Erkrankung. Sie haben sie noch mehr gedemütigt, diskriminiert, unterwürdigt mit ihrem Beruf, ja, soll sie Tür zu Tür laufen und doch den Job suchen und ja, da kann ja jeder kommen, also regelrecht, sie wurde auch regelrecht beschimpft, es kam dann auch, sie hat sich schon beschwert, aber da kam dann gleich die Revisionsstelle und meinte, dass sie aufhören sollte, irgendwelche Beschuldigungen zu machen und was sie dann erwarten würde, also ich weiß nicht, wo dieser Terrornetz überall ihre Finger hat, aber anscheinend überall. Überall. In den Behörden, in den Ämtern, bei der Sicherheit, bei den Gesundheitlern. Wem kann man denn noch vertrauen? Also ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Wen kann man noch fragen? Wem kann man überhaupt sowas erzählen? Das ist Terror pur. Das ist Horror. Also da müsste Eduard Zimmermann wahrscheinlich sich gesundheitlich wappnen, wenn sowas herauskommt, wenn es jemals, ich hoffe, dass es wirklich rauskommt, dass sie sich selber einfach stellen, dass sie einfach so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie stellen. Und dass sie ihre Rente nicht genießen, diese Leute. Also vorstellen, das ist ein Kinderarzt, das ist ein Familienarzt. Wahrscheinlich wurde die Frau schon viel früher verfolgt. Schon in ihrer Kindheit hat man die wahrscheinlich verfolgt. Vielleicht war sie sogar auch ausgesucht für ein Experiment. Ich habe doch eben so ungefähr verstanden, dass Sie selbst diese Frau sind. Ist das richtig? Wow, wie kommen Sie darauf? Weil Sie es so ähnlich erklärt haben. Was hab ich erklärt? Sie haben gesagt, dass das alles Erinnerungen gewesen sind. Das sind Erinnerungen gewesen, aber das habe ich nicht gerade eben gesagt. Das sind Erinnerungen, die Sie im Späthinein kamen die Erinnerungen. Aber sind Sie diese Person mit den Erinnerungen selbst oder nicht? Ich bin die Person, wo recherchiert. Wo recherchiert für diese Frau. Und mehr kann ich zu Ihnen dazu nicht sagen. Also Sie sind eine andere Person? Ja. Haben Sie den Kontakt? Ich muss diese Frau schützen. Ich muss mich schützen. Ich lebe hier gefährlich. Und diese Frau lebt genauso gefährlich. Mhm. Ist denn diese Frau erreichbar? Will die vielleicht selbst mal anrufen? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ob sie das packt, ob sie das Vertrauen überhaupt noch hat, das bezweifle ich. Da musst du sich mal die Webseite kriminalstaat.de ansehen. Ja, das hat sie. Und das ist richtig viel gewesen, also das ist viel. Aber das letztendlich, wenn man solche Sachen liest, geht es einem dann nicht besser und das verstehe ich. Es geht dann einem ja nicht besser. Es geht dann einem noch schlechter. Also vor allem Menschen, die das dann mitkriegen, so was alles so passiert. Was man so recherchiert, das ist katastrophal. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Das ist die wahre Hölle auf Erden.